Musik aus Nashville, Tennessee. Alison Moura heißt die Sängerin. The Hardest Part, ihre neue, ihre letzte CD. Und Think It Over ist der Titel gewesen, den wir gerade gehört haben von Alison Moura. Die Ether Frolics kommen aus Chicago. Sie haben auf ihrer neuen CD, die keinen Titel trägt, ein Gedicht von Rainer Maria Rilke vertont. You Who Never Arrived. Das ist nicht der Song, den wir hören werden. Wir werden einen anderen Song der Ether Frolics hören. Der heißt ganz einfach 11, die Ether Frolics.